WDR 5. Neugier genügt. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Goldgrund-Immobilientour durch unsere wunderschöne Stadt München. Auf unserer Rundfahrt werden wir natürlich nur die Projekte begutachten, bei denen Sie noch einsteigen können mit Ihren Investments. Herzlich willkommen. In Monaco die Bavaria, Jankamas und Oberstar, Sakko, Sekt und Kaviar. Genießen Sie mit uns als Ihrem geschmacklichen Ratgeber den Ort, der schon immer die nördlichste Stadt in Italien war. Wem gehört die Stadt? Wie entwickelt sich das weiter hier in München? Durch die Verwirklichung gut verdaulicher Filetstücke, der Markt wird das Objekt mit Genuss aufnehmen. Upgrade your life, Luxus macht Lust auf Leben. Entstanden ist es natürlich aus einer allgemeinen Unzufriedenheit, weil wir ja alle in München wohnen, leben mit Familien und uns dann diese Bauzeuge begegnet sind, wo drauf steht, realisieren Sie Ihren persönlichen Lifestyle durch den Kauf einer Eigentumswohnung. Und man sich da so ein bisschen langsam weggedrängt fühlte als Normalverdiener und normaler Mensch. Und dann wollten wir irgendwas machen. Und dann war es schon die Überlegung am Anfang, wie kann man, sollen wir irgendwelche Straßenschilder überkleben, sollen wir irgendeine Art Street Art machen, so Protestformen, die man sich da so zuerst vorstellt, bis wir dann drauf gekommen sind, dass wir einfach selber ein Immobilienbüro eröffnen. Wir haben ein Schwabinger Projekt um den Stadtteil Schwabing, Alte Heide, Fröttmanning, alles das lebenswerter zu gestalten. Darf Ihnen das mit besten Empfehlungen einen schönen... In März 2013 gründet sich in München die Aktionsgruppe Goldgrund Immobilien. Eröffnet in der Schwabinger Heimhauser Straße im Gebäude der Münchner Lach- und Schießgesellschaft ein Immobilienbüro und bietet hochpreisige Wohnungen in bester Lage an. Koordiniert wird die Aktion unter anderem von Till Hoffmann und Grisi Ganzer von der Lach- und Schießgesellschaft. Dieses Luxus-Gated-Community-Bauprojekt mit dem Namen L'Arche de Munich hier auf der Münchner Freiheit, das hat die Leute hier im Viertel natürlich schon sehr erschreckt. Und das war natürlich dann schon ein Schock für die Leute hier, die dann in ihren Briefkästen einen Flyer fanden, dass da jetzt ein großer Wohnturm hin soll. Warum wir hier sind, es handelt sich darum, dass wir im Grunde genommen ja für ein neues München auch eintreten von, Sie sehen das da hinten, ja, die Goldgrund Immobilien Organisation, das wurde alles auch vom Bürgermeister ja genehmigt, von oberster Stelle an der Münchner Freiheit wird dieses Projekt errichtet werden und der Grund dafür ist ja, dass die Goldgrund Immobilien AG ein Konzept zur nicht zur Gentrifizierung, sondern zur Gentrification der Stadt München vorgelegt hat. Das heißt, es ist eine sanfte Aufwertung der gesamten Stadt München. Es entstehen ja neue Arbeitsplätze. In bester Tradition der New Yorker Kommunikationsaktivisten The Yes Man bietet Goldgrund nicht nur Immobilien mit triumphaler Aussicht an, sondern auch Schnellkurse zum zertifizierten Immobilienmakler. Ganz nach dem Motto, wir handeln mit ihrem Lebensraum. Da waren schon 2-3 Leute dabei, die gekommen waren, um vielleicht sogar sich anzugucken, ob man da eine Wohnung drin kaufen könnte oder einen Tiefgaragenplatz. Ein Immobilienbüro im Haus der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Da hätte man eigentlich hellhörig werden müssen. Investieren Sie, es gibt mehr als einen Goldgrund dafür. Wir sind die Planer und Visionäre. Was daraus wird, wir können nur spekulieren. Die Makler und Millionäre haben nichts gelernt, wir können nur spekulieren. Wir sind die Planer und Visionäre. Was daraus wird, wir können nur spekulieren. Es war auf ImmoScout, deswegen war es natürlich auch realistisch und bewiesen, dass dieses Bauprojekt existiert, ja, weil man konnte das ja sehen, dass es angeboten wird auf dem echten Markt. Und wir haben dann hier auch Plakate aufgehängt und haben eben zu so einem Kick-Off unseres Immobilienbüros eingeladen mit Schnäppchen und Häppchen. Nimm ein Wohnhaus, mach was mit Niveau draus. 1 Million rein, 2 Millionen raus. Planiert und Luxus, saniert ist ruckzuck. Schau, Minus mal Minus gibt Plus, Plus, Plus. Die Aktion von Goldgrund Immobilien sorgt für Aufmerksamkeit. In München entsteht eine breite Diskussion über die Gentrifizierung ganzer Stadtteile, über die Entmietung preiswerten Wohnraums in der Innenstadt und nicht zuletzt über die Unterbringung von Flüchtlingen in Notunterkünften am Rande der Stadt, völlig isoliert vom sozialen und gesellschaftlichen Leben. Was den Umgang mit Flüchtlingen betrifft, da unterscheidet sich München nicht von anderen Ballungszentren in Deutschland. Wir haben wahnsinnig viele Ankömmlinge hier in der Stadt, die wir irgendwie nicht nur einfach abspeisen und unterbringen müssen, sondern die wir ja auch irgendwie einbinden müssen in unsere Gesellschaft. Menschen aus 184 Nationen leben in München. Über 40% haben einen Migrationshintergrund. Bei Kindern und Jugendlichen sind es fast 60%. Über 40.000 Flüchtlinge sind im ersten Halbjahr 2015 in die Stadt gekommen. Die Stadt hat in den letzten Jahren sehr viel Immobilien verkauft. Und das fanden wir ja auch ein Teil des Skandals, dass Gemeinschaftseigentum verhökert wird, wo man das eigentlich sehr dringend braucht, um günstigen Wohnraum anzubieten. In einem zweiten Schritt nehmen die Aktivisten von Goldgrund Immobilien die Stadt München in die Pflicht. Das Haus Müllerstraße 2-6 liegt im hippen Glockenbachviertel, unweit des Gärtnerplatzes, und verfällt zusehends. Die Immobilie in bester Innenstadtlage ist im Besitz der Stadt München und soll, weil angeblich nicht zu renovieren, abgerissen werden. Die Investoren stehen schon in den Startlöchern. Es ist überall das gleiche Spiel. Mit der Veräußerung von hochpreisigen Grundstücken hübschen die Kommunen den städtischen Haushalt auf, ohne die langfristigen Folgen zu bedenken, die Gentrifizierung ganzer Innenstadtbereiche und ein deutlich höheres Investitionsvolumen für den Neubau von Sozialwohnungen. Aktuell stellt sich zudem die Frage, wie die Kommunen Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen können. Irgendwer hat gesagt, diese Wohnungen sind greislich abgewrackt, doch sie sind eigentlich intakt. Und deshalb zeigen wir euch, dass wir renovieren. Und ich glaube echt, ihr reißt das Ding nicht ab. Denn irgendwie wirft das doch dann ein Scheißlicht auf die Stadt. Wenn jeder merkt, es geht gar nicht ums Wohnraum schaffen, sondern vielleicht manchen eher ums Kohle machen. Wir haben das Haus, obwohl es von vielen auch als Schandfleck bezeichnet wurde, weil es eben so eine spröde 50er-Jahre-Architektur ist, haben wir sehr geliebt und konnten uns einfach auch nicht vorstellen, warum man sowas jetzt abräumen muss. Und daneben stehen dann noch zwei Häuser, die sind von Anfang des 19. Jahrhunderts, also Erstbebauung nach Niederlegung der Stadtmauern. Und die sollten eben auch alle abgerissen werden. Das hat uns schon gestört einfach, dass die Stadt da was besitzt, was man schon 15 Jahre früher einfach hätte herrichten können mit einfachen Mitteln und vermieten. Mit einer spektakulären Aktion erinnern die Goldgrundaktivisten die Stadt München daran, dass sie Verantwortung für ihren Immobilienbesitz trägt und das Eigentum verpflichtet. Grundgesetz, Artikel 14. Im März 2013 rücken rappende Gorillas ins Haus Müllerstraße ein, spachteln Wände, schleifen Türen ab, verlegen Holzfußböden, streichen Fensterrahmen, erneuern Armaturen in Küche und Bad. Wenn die Gorillas ihre Masken abnehmen, blicken ein die Kabarettistin Luise Kinseher, der Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl, die Band Sportfreunde Stiller, der Regisseur Markus H. Rosenmüller, der Karikaturist Dieter Hanitsch und viele andere an. Hinter einer der schwarzen Masken der schon von seiner Krankheit gezeichnete Kabarettist Dieter Hildebrandt. Die Musik kommt von der Urban Brass Band Moob Mama. Das Ergebnis der Gorilla-Aktion? Eine goldgrundsanierte Innenstadtwohnung, nach der sich tausende Familien sehnen. Wer hat behauptet, dass dieses Haus hier unbewohnbar sei? Komm einfach ganz kurz mal in unsere Wohnung rein. Ein bisschen Schleifen hier, ein bisschen Farbe da und das Ding sieht wieder schöner aus als ein Kasten aus Glas und Stahl. Münchner brauchen Münchner Wohnungen und die müssen erschwinglich sein. Die Aktion der rappenden Gorillas wurde aufgezeichnet und auf YouTube gestellt. Mit aktuell fast 200.000 Klicks. Ohne dieses YouTube-Video hätte das nicht so funktioniert. Ja. Man konnte einfach sehen, mit eigenen Augen, sozusagen vorher, nachher, man kann was tun, nämlich ein Umdenken auch in der Stadtpolitik. Und wenn da ein flotter Song dabei ist, verbreitet sich es natürlich selber auch besser, als wenn man jetzt einfach nur eine Petition in Textform ins Netz stellen würde. Häuser in einer Stadt vergammeln lassen, das ist amoralisch und ist keine Stadtpolitik, sondern Schimmelpilzfetischismus. Wohnraum muss nicht teuer sein. Wir renovieren für die Stadt München, heißt eine Veranstaltung des Aktionsbündnisses Immobilien Goldrund. Auch der Kabarettist Christian Springer ergreift das Wort. Ich bin 100-mal vorbeigefahren an dieser verrammelten Tür. Ich habe es gesehen, 100-mal 2009, 2010, 2011. Wo war der Bezirksausschuss? Wo waren wir? Wir sind genauso diese Deppen, die völlig rücksichtslos durch diese Stadt marschieren. Nehmt bitte diesen Ort und diesen Abend heute zum Anlass, dass wir wirklich aufbrechen, dass wir wirklich was tun und nicht wieder beim nächsten Haus in unserem eigenen Stadtteil wieder 5 Jahre vorbeifahren und dann wieder schimpfen, die Stadt macht. völlig überraschend und über alle Parteigrenzen hinweg nimmt der Stadtrat seinen eigenen Beschluss zurück. Die Immobilie im Glockenbachviertel bleibt im Besitz der Stadt München und wird außerdem mit einer sozialen Widmung belegt. Es waren natürlich alle erstmal total sauer, dass wir sie bloßgestellt haben und dass wir sie so vorgeführt haben, dass wir mit Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung von Künstlern und Prominenten versuchen, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und darauf hinzuweisen, was das für ein wichtiges Thema für die Stadt ist. Ich komme aus der Jugendhilfeträgerschaft und für mich ist halt diese Spontaneität und Kreativität, die da mitgebracht wird von den Künstlern und den Einzelnen, das ist eigentlich das, was für mich was Neues und was Tolles und Besonderes ist. Angela Bauer ist Geschäftsführerin des Vereins HPKJ München, ein freier Träger, der heilpädagogisch und psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe anbietet. Wir kennen dieses Geschäft der Verwaltung, der Finanzierungspläne etc. etc. Das kennen wir gut und wir sind sehr bereichert durch diese Aktivität der anderen. Wir gehen nirgendwo hin. Wir ziehen jetzt nicht aus hier, denn die Wohnung hier bleibt. Wir gehen, nein, wir gehen nirgendwo hin. Im März 2015 gründen die Aktivisten und Unterstützer von Goldgrund Immobilien die gemeinnützige Genossenschaft Bellevue di Monaco. Sie wollen das Haus Müllerstraße für 40 Jahre in Erbpacht übernehmen, um eine Unterkunft und Begegnungsstätte für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge einzurichten. Das Tolle an dieser Genossenschaft Bellevue di Monaco ist die Breite des Bündnisses. Und die Vielfältigkeit der Kompetenzen, die da zusammenkommt, diese Spontaneität und die unglaubliche Kreativität, die da drin steckt und die tolle Vernetzung der einzelnen Künstler und aber auch die Tiefe und die Ernsthaftigkeit und Kompetenz im Umgang mit Verwaltungsrichtlinien und ähnlichen Sachen, die wir als Jugendhilfe damit reinbringen. Die Umbaukosten für das Projekt Bellevue di Monaco sind mit 1,7 Millionen Euro kalkuliert. Bisher haben 180 Genossenschaftsmitglieder 300 Anteile zu je 500 Euro gezeichnet. Insgesamt sind das 150.000 Euro. Hinzu kommen Spenden und Stiftungszusagen von 1 Million Euro. Das soll so eine Art Knotenpunkt werden für die Arbeit mit Flüchtlingen, was ein streitbarer Raum ist, wo die Auseinandersetzungen zu dem Thema Flucht, Geflüchtete stattfinden können, wo auch die Geflüchteten selber einen Ort haben, sich zu treffen, Veranstaltungen zu machen oder halt einfach auch sich auszutauschen, wir aber gleichzeitig eben auch für die Münchner Bürger ein offenes Haus sein wollen, wo man kommen kann, Fragen stellen kann, Erfahrungen machen kann, mitmachen kann. Circa 35 unbegleitete Jugendliche werden im Haus Müllerstraße 2 bis 6 wohnen können. Angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, eine verschwindend kleine Gruppe. Aber es ist der Ansatz zu einer anderen Flüchtlings-, Stadt- und Sozialpolitik. Die Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco heißt die Flüchtlinge willkommen. So hat sich das für uns Schritt für Schritt von was Spaßigem zu was sehr Ernstem oder was sehr Ambitionierten entwickelt. Und das war ja dann bereits schon keine Satireaktion mehr. Es gibt eine Zielgruppe am Ende der Jugendhilfe, die quasi überall rausfällt. Und da gibt es manchmal die Situation, dass die eigentlich zurück müssten in eine Gemeinschaftsunterkunft, was natürlich überhaupt keiner will und auch keinen Sinn macht. Und für diese Zielgruppe sollen diese Plätze in dem Haus genutzt werden. Humanitäre Hilfe ist auch, wenn alle Flüchtlinge, die zu uns kämen, Wirtschaftsflüchtlinge wären. Und das ist ein Scheißbegriff, ich erwähne ihn jetzt nur, um ihn als Begriff da zu haben. Dann müssten wir allen 100% helfen. Denn das ist Humanität. Wenn jemand nichts zu essen hat, braucht er zu essen. Wenn jemand bei 0 Grad am Boden draußen schläft, braucht er ein Dach über dem Kopf und was zum Zudecken. Und man muss ihm etwas Warmes geben und etwas Wärme. Vorstand und Beirat von Bellevue di Monaco bilden ein breites Bündnis aus Juristen, Sozialarbeitern, Kulturschaffenden und Politikaktivisten. Neben Angela Bauer sind der Bayerische Flüchtlingsrat, der Verein für Sozialarbeit, ein Medienanwalt, eine Asylanwältin sowie andere Sach- und Fachkompetenz vertreten. Die Kammerspiele arbeiten ja mit, also sie machen ja, öffnen am zweiten Wochenende der Intendanz mit einem großen Wochenende über Flüchtlinge. Im Beirat der Sozialgenossenschaft engagiert sich auch Matthias Lilienthal, der am 1. September dieses Jahres die Leitung der Münchner Kammerspiele übernommen hat. Es gibt eine Arbeit mit dem Apparat der Kammerspiele, wo man sich fragt, wie können die Mitarbeiter offen mit Flüchtlingen arbeiten wo man versucht, in den Kammerspielen angeschobene Projekte in den kulturellen Räumen vom Bellevue zu zeigen. Und das Theater verbindet sich in der Kontinuität mit diesem Ort Flüchtlingshaus. Das Theater selbst wird zum Modellprojekt. In einem mehrstufigen Prozess der Beratung, Entwicklung und Gestaltung versuchen die Künstler Björn Bicker und Malte Jelden gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters, die Institution auf inhaltlicher, personeller und struktureller Ebene mit dem Themenkomplex Flucht, Ankunft, Asyl zu verbinden. Wie kann man Geflohene in die Arbeits- und Gestaltungsprozesse des Theaters einbeziehen? Welche Formen des Engagements sind denkbar, um das Theater intensiver mit der Realität der Einwanderungsgesellschaft zu verbinden? Ich mache viele Vorträge, wo ich das Programm vorstelle. Und da merkt man natürlich, dass es so eine bestimmte Irritation gibt, dass die Kammerspiele in Zukunft noch stärker auf eine bestimmte politische Position einnehmen. Und dann muss man natürlich einen Teil vom Publikum auch erstmal hinverführen. An verschiedenen Orten der Stadt wird es ein spartenübergreifendes Kulturprogramm mit Theaterarbeiten, Performances, Dokumentarfilmen und Konzerten geben. Die Kammerspiele in der Maximilianstraße vis-à-vis des Hotels Vier Jahreszeiten bespielen sämtliche Räume, Bühnen, Werkstätten, Foyers, Höfe, Keller, Lastenaufzüge. An bestimmten Punkten versuchen wir, die Theaterzuschauer zu animieren, dass sie in einer Sozialgenossenschaft Mitglied werden. Aber Kunst in so einem direkten Sinn für politischen Aktionismus zu funktionalisieren, das würde ich schon so ein bisschen versuchen, auseinanderzurücken. Zum Teil muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur so als hippes Projekt gilt, das halt mit der Prominenz sich leicht tut, Türen zu öffnen. Mir ist wichtig, dass wir das nutzen für die Sache, für die Flüchtlinge, wenn das ein Weg ist, dass da Geld, Interesse, Aufmerksamkeit und ganz praktische Hilfsangebote für Flüchtlinge herauskommen, ist es mir recht. Aber man muss aufpassen, dass man nicht nur so ein Schlagzeilenprojekt ist. Theater ist nicht nur immer etwas, was mit Schauspielern auf einer Bühne stattfindet, sondern es dreht sich auch darum, porös gegenüber dem Leben der Stadt, sich dem auch anders auszusetzen. Und damit München ein bisschen zu zwingen, eine Aussage, eine sichtbare Aussage zu machen, ja, zu Flüchtlingen. Das war schon auch unsere Intention. Ein bisschen Schleifen hier, ein bisschen Farbe da und das Ding sieht wieder schöner aus als ein Kasten aus Glas und Stahl. Münchner brauchen Münchner Wohnungen und die müssen erschwinglich sein. Am Anfang gab es so Angebote, andere Objekte zu nehmen und wir wollten genau dieses Objekt dafür. Ganz in der Stadt, ganz nah am Rathaus, mittendrin, da wo man ansonsten in München gar nicht auf die Idee kommt, dass es überhaupt Flüchtlinge gibt, weil die nämlich nirgends zu sehen sind in dieser Gegend, weil es eine Gegend ist, die man sich nicht leisten kann, weder als normaler Münchner und schon gleich gar nicht als Flüchtling. Das Projekt Bellevue di Monaco im Haus Müllerstraße 2-6 muss öffentlich ausgeschrieben werden, was eine zeitliche Verzögerung mit sich bringt, aber das Engagement und den Enthusiasmus der Aktivisten nicht schmälert. Das ist natürlich total doof, aber wir versuchen das sehr energisch zu betreiben und wir versuchen das auch so zu betreiben, dass spätestens im Herbst 16 die Eröffnung da ist. Ich denke, das wird klappen. Wir waren so die letzten drei Monate sehr brav und vielleicht ist man jetzt mal wieder auch ein bisschen weniger brav. Wir haben auf jeden Fall nicht in die Satzung geschrieben, wir sind für die Müllerstraße da, sondern wir machen solche Projekte in Häusern in München. Von daher, glaube ich, ist es nicht das Letzte. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.